Erst die harte Wahrheit und dann das große Erwachen. Rufus, sein Big Fail in Ragnarok Online. Es ist das Jahr 2025. Ganz harmlos, ich war leveln, ich war frei. Im Livestream gab es Mucke und Grießbrei. Mein Homunculus hungrig, ich dachte mir, ach, passt schon dabei, fütter es voll. Ein Klick zu viel, ein Snack zu fett, zack, Homunculus tot, ey, Omelette. Homunculus Eira weg, überfressen und geplatzt, oh yeah. Ich schau auf den Screen, denk, komisch heute. Warum levelt das neue Homunculus wie ein nasser Sack vom Hodemonster? 50% T-Tax, ich hab's nicht gesehen. 9 Stunden Fuhr und Zinksick hab ich verschenkt in mein Level Down. Ja, die Gilde lacht, der Grind war echt hart. Aber nun haben wir eine Level 12 Gilde. Doch mein Schau! Unterperformant. Fail des Jahres, zum zweiten Mal in einer Woche. MG, Digga! Neues Homunculus, Punkt 8 Uhr früh. Heute wird gelevelt, heute wird durchgezogen. Voller Energie, bis 17.45 Uhr, kein Pause und Buff, nur Joghurt und Grießbrei nebenbei. Doch Apes kommt nicht rein, warum, Digga? Warum? Rufus! So, Rufus hat den Kaffee leer, 5 Becher Kaffee und 2 Energy Drinks. Rufus, so, Rufus voller Energy und keine EXP. White Potions fließen wie Champagner im Club. 16 Millionen Zinni, ich lebe wie ein Noob. Heilung nonstop, mein Wallet schreit. Nein, no, bro! Ich bin pleite, doch ich level weiter. 16 Millionen Zinnis für weiße Portionen. Rufus, er braucht Voltaren, gell? Er hat eine Schmerk im Arm, zu viel Haue auf die Potionentast. Unglaublich, am Abend ist Rufus wegen der Schmerzen im Krankenhaus und bekommt ein Rezept, Schmerztabletten rein und weiter geht's, Digga. Und dann seh ich's plötzlich. Mein Herz wird ganz schwer. Moment mal, warum gehört mir nur die Hälfte hierher? 50% Tax, ich hab's nicht gecheckt, den ganzen Tag meine XP weggeschenkt. Homunculus low, mein Char halb so weit, doch die Gilde feiert Solidarität. Level Z, für die Gilde. Oh, Rufus. Zweimal denselben Fehler in einer Woche. Mit 50% Tax im High Dungeon für Spieler ab Level 160. Ein Charakter, der doppelt so hoch sein sollte. Ein Homunculus, der leise vor sich hin schmoll. Doch irgendwo in Pronterer bei Kerzenlicht steht eine Gilde und sagt Danke, Rufus, Pflicht erfüllt. What the hell? Gilfen Level 12 an einen Tag. Alles von Rufus, Digga. Zweimal denselben Fehler in einer Woche. Mit 50% Tax im High Dungeon für Spieler ab Level 160. Willkommen zu die Gildenkultur. XP ist vergänglich, doch Schaden bleibt pur. Nächstes Mal prüf ich alles ganz ohne Stress. Außer meine Buffs, die vergesse ich erst recht.